Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 916, an Goethe, Weimar, 23. September 1803. Weil ich diesen Sommer Wochen und Monate verschwendet, so muss ich jetzt wohl Tage und Stunden zu Rat halten. Ich kann also Ihre freundschaftliche Einladung, nach Tiefurt zu fahren, nicht annehmen. Vielleicht mögen Sie bei Ihrer Rückkunft bei mir vorsprechen, oder ich komme gegen 5 Uhr zu Ihnen, denn die späten Abendstunden sind mir zuweilen günstig zur Arbeit und müssen die Morgenstunden ersetzen, die verloren gehen. Wir könnten vielleicht eine Einrichtung treffen, uns öfters zwischen 3 und 5 Uhr zu sehen und, indem wir den Tag in der Mitte zerschneiden, 2 daraus zu machen. Leben Sie recht wohl, SCH.